nicht so aus, aber nicht aus. Ich bin Prometheus. Ich bin Prometheus. Hol mein Geschenk zurück, hol es ab. Ich bin Prometheus. Ich bin Prometheus. Nur der Lehrer lässt mich nach. Nur der Lehrer lässt mich nach. Nur der Lehrer lässt mich nach. Up.